Smaragd so, als wäre es mein Penis. Bearbeite den Klunker, als ob es ein nicer Beat ist. Reibe noch ein Stück Dreck weg, dass du nichts zu suchen hat. Deine Smaragd ist so rein, dass du dadurch grün sehen kannst. Scheiß mal auf Purple, wenn ich fertig bin, wird alles grün. So wie diese Benjamins, ich stacke sie und du wirst blind. Vom Schein meines Smaragds, den ich mir selber erhasselt hab. Du hättest gerne einen ab und krebst weiter rum. Geschliffen an Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Geschliffen an Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Geschliffen an Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Geschliffen an Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Hasse bis ich sterb, mache bis ich werd. Steh auf in die Bitch, aber was ist es mir wert? Ich brauch die Batzen hier in den Taschen. Die Dudes lachen, ich schiebe Schwanz in ihren Rachen. Und ich kille mal die Beats, chille, chille. Und ich rauch mein Weed, mache was du willst. Aber heul nicht, wenn du nicht machst, was du liebst. Immer noch kein Halunken, wann das sein? Oder vielen Dank, dein Leben ist weniger wert als der Diamant in meiner Hand. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band. Roll auf Chrom, wie gewohnt, blattgrün, Smaragd. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band. Geschliffener Diamant, der ist grün, so wie am Band.